Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, den Podcast, in dem es um Hobbys geht. Willkommen zurück zur 33. Folge. Heute geht's um meinen, ja, chaotischen Urlaub. Begonnen am 14. Juli sind wir gegen Mittag, nachmittags irgendwann los mit dem Wohnmobil. Fing eigentlich ganz gut an. Wir dachten, wir können noch bei einem Event Leute überraschen, wo wir eigentlich dachten, dass wir nicht hinkommen können. War ja auch nicht geplant, schon Samstag losfahren zu können. Naja, sehr weit sind wir nicht gekommen. Da, wo in Schleswig-Busdorf die Tesla-Ladesäulen sind, da gegenüber auf dem normalen Tankstellenparkplatz standen wir dann ein bisschen, haben dann auf dem ADAC gewartet, denn im Wohnmobil ging die Motorleuchte an. Also so ein Zeichen wie so ein Getriebe oder so, glaube ich, sieht das aus. Und mit der Zeit war halt nicht nur das Zeichen da, sondern es ruckelte, man konnte nicht mehr gut fahren, es war wohl anstrengend und es tut dem Motor ja auch überhaupt nicht gut. Ja, da hieß es, es kann bis zu 90 Minuten dauern. Wie mein Mann noch telefoniert hat, fuhr gerade ein anderer ADAC an uns vorbei, aber der musste wahrscheinlich vom großen Auto her einen mitnehmen, abschleppen. Allerdings kam der ADAC-Mann schon früher als 90 Minuten, da war ich positiv überrascht. Wenigstens eins, das klappte, dachte ich. Kommt noch besser. Er hat ein Testgerät mit, hat er angeschlossen. Mindestens zwei oder sogar dreimal hat es abgebrochen, hat das nicht richtig lesen können. Da dachte ich auch schon, einmal mit Profis zu tun haben. Allerdings dachte ich da noch daran, dass das vielleicht an unserem Wohnmobil liegen könnte, dass es zu alt ist, dass es deshalb abbricht. Glaube ich nicht. Ich denke mal, die hatten ein zu defektes Gerät mit. Naja. Wurde halt ein bisschen rumgefummelt, rumgeschraubt, nachdem es endlich ein Ergebnis von dem Lesegerät gab, Auslesegerät, wie auch immer es heißen mag. Dann wurde irgendwas gesagt, wie es heißt. Ja, ich kann es mir nicht merken. Ich sag immer, die Kerzen, das Teil, was da drauf kommt, dieser Stecker, Stromstecker, der ist kaputt gegangen. Irgendwie heißt das irgendwas mit Injektor und ja. Im Wohnmobil gibt's vier davon und einer war halt kaputt. Und dieser eine ist teuer. Naja. Jedenfalls war es dann soweit, dass wir eine Testfahrt machen sollten. ADAC ist vor uns vorgefahren bis nach Tarp. In Tarp in einem Kreisverkehr wollte er dann die erste Ausfahrt nehmen, wenn wir kein Lichtzeichen geben und wir würden dann wieder da auf die Autobahn wieder Richtung zurückfahren. Soweit so gut. Es lief super. Keine Motorlichtanzeige, kein Gerattel. War alles super. Zu dem Zeitpunkt zumindest noch. Naja, wir haben es dann bis nach Bisping geschafft oder kurz vor Bisping. Dann ging das halt wieder von vorne los. Die Leuchtanzeige ging an. Ja, das Fahrzeug wackelte. Man kann es halt nicht so gut halten dann am Steuer. Erstmal eine Pause gemacht und dann schon leichte Verzweiflung noch nicht. Aber so Wut und hätte der Vorherige nicht irgendwie was anderes machen können. Also es wurde ab und zu nochmal gehalten und Jan wusste ja, was er machen sollte, hat ja zugeguckt, was der gemacht hat. Aber es hält halt nicht, wenn das Gerät halt kaputt ist. Da kann man machen, was man will. Nach der großen Pause in Bisping, beziehungsweise haben wir da noch eine Tankstelle nochmal aufgesucht, denn ich konnte nicht spülen auf Toilette. Also Wasser lief nicht. Dann wurde halt eine Sicherung gekauft, ausgetauscht. Bang, die ist gleich wieder durchgebrannt. Das heißt, nochmal eine Sicherung gekauft und nicht ausgetauscht, sondern erstmal geguckt. Das muss dann die Pumpe sein. Da haben wir das erstmal noch sein lassen. Wir hatten halt Glück, dass im Wohnmobil eine Ersatzpumpe war. Der Vorbesitzer hatte schon eine dabei. Das war richtig gut. Deswegen ging das Wasser später wieder. Aber da haben wir uns erstmal nicht drum gekümmert. Erstmal war das andere Problem wichtiger. Halt geguckt, wo ist die nächste Werkstatt, die halt mit unserem Auto konform ist, also die das machen kann, gegoogelt, gemacht, immer mal Stück für Stück weitergekommen, immer mal Pause machen müssen, um das Kabel wieder zu richten. Naja, gelandet sind wir in Wurmsdorf, einer Kfz-Meisterwerkstatt, da standen wir den Samstag, haben erstmal geguckt, nächsten Tag, Montag 8 Uhr ist wieder auf. erstmal dann halt die Nacht da geschlafen. Nächsten Tag festgestellt, dass ein Eisevent in Luftlinie 1,2 Kilometer stattfindet. Okay, wenn wir schon hier in der Valla Pampa festhängen, dann können wir da auch hingehen. Auf dem Weg hatten wir auch einen Meckes gesehen, das heißt, Ron war auch sehr fröhlich, dass er aber was anderes frühstücken kann als das, was wir mit hatten. Der ist dann auch nachmittags auch mal hingegangen ohne uns. Wir haben Karten gespielt, so Munchkin oder wie das heißt, so ein neues. Wir haben allerdings das erste Mal, da es ganz neu war, falsch gespielt, sodass wir, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir wirklich saßen. Aber das war auch gut so. So verging die Zeit dann halt, ohne dass man halt ständig sich Sorgen gemacht hat, ob man jetzt den Urlaub abblasen kann oder ob man ja Ersatzfahrzeug braucht oder wie auch immer. Horrorszenarien hatte ich genug im Kopf. So ist ganz kaputt, ne? Es wird verschrottet, wir kommen halbwegs nicht nach Hause, weil wir kein Ersatzfahrzeug kriegen. Oder es ist schnell ausgetauscht und wir können gleich Montag früh weiter. Aber ich hatte mehr Horrorszenarien im Kopf als positive. Mein Mann war eher positiv eingestellt. Ja, waren wir dann halt Sonntag beim Eis-Event, die waren ganz nett. Die hatten ein selbstgemaltes Logbuch mit Pikachu drauf. Ja, lecker Eis gehabt. Aber da war es halt schon sehr warm, dass man dann auch nicht ewig sitzen mochte. Und wir sind dann auch wieder weitergegangen. Da haben wir auch mal wieder mit Geocaching angefangen. Geocaching. Eine Dose gesucht, ein oder zwei. Naja, das Wochenende über, beziehungsweise drei Tage über, die wir da fest hingen, haben wir mehrere Dosen gesucht. Zusammen oder auch eine alleine versucht. Denn Montag früh war ich ja schon mit den Hunden einmal draußen und einmal so. Habe ich gleich den von der Werkstatt gesehen. Mein Mann auch Bescheid gesagt. Und dann sind wir auch raus. Hat er denn mit dem geredet und dann sollten wir reinfahren, einmal angucken, was es ist. Das Lesegerät hat gleich funktioniert und konnte gleich die Fehlerquelle definieren. Haben die geredet, was man noch machen kann. In der Nähe war auch eine Firma, die den Motor eigentlich herstellt. War das, ja, irgendeine Automarke, egal. Da sind wir auch erst einmal hin und haben gefragt. Die konnten einen überhaupt nicht helfen, sehr verwunderlich. Dann sind wir wieder zurück zur Werkstatt, weil der konnte bis zum nächsten Tag, bis 10 Uhr ungefähr, das Ersatzteil bekommen. Was dann allerdings positiv überraschend war, dass der schon früh morgens da war, der Paketbote. Ich weiß nicht genau wann, wie ich mit den Hunden rausging, standen noch keine Pakete da. Also zwischen 6 und 7 Uhr ist der, glaube ich, schon gekommen. Jan war ganz frohen Mutes und sagte, da ist das Ersatzteil bestimmt dabei. Ich eher so, nee, der kommt doch erst später, der soll doch erst so 10 Uhr da sein. Wenn der überhaupt kommt, wenn der überhaupt das Richtige dabei hat. Weil es gibt ja so viele verschiedene Ersatzteile und wenn es dann nicht genau passt, dann funktioniert es auch nicht. Ich war sehr, sehr negativ eingestimmt. Ich dachte echt, es geht nach Hause, alles fällt ins Wasser. Wurde dann aber zum Glück eines Besseren belehrt. Das Ersatzteil war da. Wir kamen auch gleich früh dran und es wurde eingebaut. Dann sind wir mit dem Mechaniker auch eine Runde gefahren, weil er sagte, er weiß ja, wie sich's anhören muss und ne, er weiß halt, ne, ob es funktioniert hat oder nicht. Ja, schöne Runde gedreht und dann durften wir auch fahren. Also erst noch bezahlen und dann durften wir auch fahren. Dann dachte ich, yay. Ich war allerdings noch nicht ganz so sicher, dass wir auch ankommen. Ich dachte, ich freue mich erst, wenn wir da sind. Ich war ein bisschen knatschig, glaube ich. Naja, wenn man ein paar Tage festhinkt in der Wärme, wo man gar nicht so viel machen kann. Außer halt, ne, Dosen suchen, mit den Hunden laufen, Bewegung haben. Zu viel laufen mit den Hunden, bei dem Wetter auch nicht. Na, wir waren auch dann noch, muss ich einmal unter den Fotos gucken, wie das heißt. Im Naturpark Steinhuder Meer waren wir kurz mit den Hunden auch unterwegs. Da haben wir aber, glaube ich, DNF gehabt. Weiß nicht. Oder doch, auch ein Pfund und ein DNF und ein gar nicht versucht. Irgendwie so. Na, dann ging es halt endlich ins Ziel, weil so weit weg vom Event-Megafon standen wir ja nicht. Ich glaube, das war bummelig eine Stunde bis zwei. Und dann waren wir zur Nordsee rauf, weil da wollten wir eigentlich stehen, aber Platz war genügend, kein Problem. Aber wir hätten keinen Strom gehabt. Und da wir schon bei den anderen drei Tagen Joghurt, Milch, Fleisch einiges wegschmeißen konnten, da wir ohne Strom standen bei der Werkstatt und unser Kühlschrank mit Gas nicht so wirklich funktioniert, erst recht nicht bei den Temperaturen, wollten wir unbedingt Strom haben. Deswegen sind wir, und das war auch super so, zur Ostsee rüber. Da standen wir dann schön wie eine kleine Burg aufgebaut, so im Halbkreis verteilt zu Bäumen hin, mit zwei Wohnmobils, zwei Zelten später, ein Zelt war schon da, mit Freunden zusammen und unter so einem unter so einem Dach halt, haben wir jeder halt seine eigenen Tische und Stühle hingestellt, dass man zusammen frühstücken oder Mittagessen konnte oder Abendessen oder einfach nur zusammen sitzen, Spiele spielen, ja, viel reden. Und was man so Schönes bei dem Wetter machen konnte, war einfach in den See springen. Für mich war das nicht ganz so einfach. Ich habe immer erst so ein bisschen Angst, dass es so kalt ist anfangs. Und dann einmal wupp, untergetaucht und dann ging das. Das war nicht ganz freiwillig, deswegen war das nicht so schön für die Augen, weil ich die auf hatte. Ich wollte nämlich auf unseren Einhorn springen. Wir hatten nämlich während der letzten Einkaufspause, damit wir Neues an Bord hatten, weil wir ja anderes entsorgen mussten, so ein Wassertier gesehen, wo man drauf liegen konnte. Und da bin ich nicht gleich raufgekommen. Das sah bestimmt auch sehr, sehr affig aus, wie ich versucht habe, da raufzukommen. Erstmal wieder näher am Rand hin, um dann raufspringen zu können. War auch eine lustige Erfahrung. Da war ich auch ein bisschen mutig. Jo. Und es war auch nicht zu heiß, dann über den See da rumzuschippern. Das war eigentlich ganz toll. Ja, ich glaube, wir waren zweimal im Wasser oder war sogar nochmals im Wasser. Ron war ja, glaube ich, täglich mehrmals im Wasser. Also unseren Sohn haben wir fast gar nicht gesehen dann, der war viel unterwegs. Ja, war ja auch noch ein Kind mit dabei bei uns in der Gruppe, haben sich auch gut verstanden. Es war halt eine tolle Truppe, also das hat das so ein bisschen aufgewogen, was die Tage davor so nicht so schön war. Aber da haben wir auch viel uns bewegt. Ich wollte ja täglich morgens noch laufen. Das heißt, ich bin erst eine Hunderunde gegangen, einmal die Hunde entwässern, ja, und dann halt laufen. Meine 2,5 Kilometer, die ich laufen wollte, habe ich allerdings nicht so ganz geschafft. Ich habe ja Heuschnupfen, das auch in die Lunge wandert, und dadurch, dass da alles ausgetrocknet war, war das mehr oder weniger kein Rasen, sondern Heu. Das kann ich ja auch nicht so gut ab. Deswegen war es so anstrengend. Da war ich immer froh, wenn ich ein bisschen mehr wie 1 Kilometer geschafft habe, wirklich zu laufen. Da habe ich dann auch andere Läufer mal treffen können, andere Hundebesitzer sehen können. Ja, auch sehr interessant wieder. Das Event selber war gar nicht so berauschend für uns. Wir fanden die Tage davor viel angenehmer, war nicht ganz so überlaufen dann und man konnte in Ruhe alles Mögliche machen. Es war auch nicht so laut. Beim Event war ja später Musik, auch nicht schlecht. Aber wenn man lieber bei der Wärme Ruhe haben will, braucht man auch keine Musik. Weiß nicht, ich hätte auch kein Event gebraucht, aber ich glaube, nur zu dem Zeitpunkt dürfen Hunde da sein. Bei dem Campingplatz. Nord- und Ostsee-Campingplatz heißt der, glaube ich. Haben wir zumindest auf dem Schild auch gesehen. Und da waren wir auch einmal ordentlich laufen. Ich glaube, 3,8 Kilometer hin und zurück zu einem, Biergarten. Da gab es lecker Burger. Ja, ein bisschen was zu trinken. Ein großer Spielplatz war da in der Nähe, also für Kinder auch ganz toll. Essen war lecker, konnte man nicht meckern. Ja, sind wir halt zu Fuß hin und zu Fuß wieder zurück, weil nicht alle Fahrräder hatten. Wir hatten keine Fahrräder dabei. Ich glaube, ein anderes Pärchen hatte auch keine Fahrräder dabei. Also die Hälfte hatte Fahrräder dabei und die andere Hälfte nicht. Ein Fahrrad hatten wir mit fürs Kind. Also nicht für Ron, sondern fürs kleinere Kind, weil die weite Strecke sonst echt zu anstrengend ist. Aber es klappte. Also ich fand sie eigentlich recht tapfer. Ich weiß, für meine hätten schon viel eher mal gejammert und gelästert. Aber klappte ganz gut. Jo. Beim Event waren dann auch noch mehr, die man kannte halt. Aus dem Norden recht wenige. Ich glaube 4. 2 Frauen, 2 Männer. Gehörten nicht alle zusammen, aber die kannte ich von uns her. Aus der Homsun, Flensburg, Dänemark. Mehr habe ich aber nicht so wirklich gesehen. Das war Jahre davor, wo wir das erste Mal da waren, anders. Da kannte man eigentlich fast jedes Zelt, ja, oder jedes Wohnmobil, jeden Platz, konnte man eigentlich überall Hallo sagen. Das war diesmal nicht ganz so. Das war so ein bisschen schade, aber ist dann so. war trotzdem spaßig. Und auch mal andere Zelte besuchten, woanders mal Kaffee trinken, welche beim Frühstücken stören. Ich habe schon wieder leckere Marmelade bekommen, selbstgemachte. Da bin ich immer froh drüber. Da ich per Post schon mal bekommen hatte, dachte ich, es gibt keine mehr. Deswegen war ich sehr positiv überrascht. Ja, hab dann halt keine Salami auf Brot gehabt, sondern die Marmelade. Die nehme ich dann viel lieber. Oh, es gab auch ein Überraschungskörbchen aus der Schweiz. Da war ich dann auch fleißig dabei zum Probieren. Da war auch Salami dabei, die hätte ich gerne probiert. Da war aber Ron schneller. Ich weiß nicht warum, die hat er in einem Rutsch, denke ich mal, aufgefuttert. Wo ich schon sagte, hast du das etwa liegen lassen? Waren die Hunde dabei? Nee, die habe ich selber aufgegessen. Danke, die war für mich. Hättest doch die andere Salami essen können. Aber die war lecker. Weiß ich nicht, ich konnte ja nicht probieren. Das war so ungefähr der Dialog. Vorm Event fuhr da auch ein Eiswagen längs, da konnte man dann hingehen und Eis kaufen. Aus Rumänien war noch ein anderer Hund da. Wollte ich unbedingt mit Wilma mal ein Foto machen. Allerdings war Wilma ein bisschen zickig. Im Nachhinein verständlich, da sie schon in der Läufigkeitsphase war und es überhaupt nicht mochte, wenn eine Hündin an ihrem Popo riecht. Was Hunde ja nun mal einfach tun. Deswegen war sie so ein bisschen zickig und hat geknurrt. Im Nachhinein verständlich. Ja, war aber schade, weil, komm aus demselben Schutzhof, da hätte ich das doch gern gehabt, wenn die sich auch gut verstehen. Ja, was nicht ist, ist dann nicht. Konnte man auch schön einige Sonnenuntergänge beobachten, schön am Wasser. Da fühlt man sich dann etwas heimisch. War ich auch mit Jan eine längere Dosensuchentour. Da war ich noch in Sportkleidung, da hatte ich mich gar nicht umgezogen, das war noch morgens. Ja, die Hunde konnten wir ja auch draußen immer mal so ein bisschen lassen, dass die auch frische Luft bekamen. Es war halt da viel entspannter. Bei der Nordsee wäre das gar nicht so entspannt gewesen, glaube ich, weil da ja ständig welche vorbeikommen. Und da, wo wir waren, waren die ein bisschen mehr geschützter. Durch das Vorzelt auch. Und dadurch konnte man auch mehr Fenster öffnen. Also die hatten das auch ganz gut da. Ja, auch mehrmals dann wieder los mit denen. Die brauchen ja ihre mindestens dreimal, wo man los muss. Ab Donnerstag war dann auch der Slushy-Stand wieder da, Slushy-Eis, allerdings ein bisschen kleineres Fahrzeug. Und was mir fehlte, war das Essen, was es sonst gab. Ja, davor gab es das wohl noch, aber da nicht mehr. Ja, macht nichts. Es gab ja nebenan dann noch einen Pommes-Stand, Würstchen-Stand, alkoholische Getränke-Stand gab es, glaube ich, noch, aber wir blieben beim Slushy-Stand mit einer Palme. Ich an die Palme lachen muss, denke, muss ich lachen, aber das ist ein Insider, das erzähle ich nicht. Und am 20. Juli war dann eine Blindschleiche bei uns am Wohnmobil. Das fand Ron ganz toll. Der ist dir halt gefolgt. Ich habe gesagt, nicht anfassen, weil ich nicht genau wusste, was das ist. Aber keine Ahnung, ob es hier giftige Schlangen gibt oder nicht. Es war auch derselbe Tag, wo wir halt Burger essen gegangen sind. Konnte abends dann auch noch schön am Wasser sitzen. Ron hat sich auf dem falschen Stuhl gesetzt am Strand und dann dachte er, er wird ins Wasser geschmissen. Wurde er dann am Ende nicht, aber er war schon sehr aufgeregt. Gab da auch in der Postbox einiges für mich zu finden. Vielen Dank dafür, für die Pins, Coins. Ein paar Coins habe ich auch kaufen können. Sammeln die ja immer noch gerne. Was ich witzig fand, dass auf der Nordsee ein Weihnachtsstand war, halt eine Tanne geschmückt, eine Tiki-Bar aufgebaut, mit so einem Weihnachtsmann daneben stehen, da hat man auch Fotos gemacht. Und dann 22. Nee. Nochmal zurückscrollen. Am 21. war das Event und da sind wir dann auch abgefahren. Richtung Geesthacht, um eine Freundin zu überraschen, die nicht zum Event kommen konnte. Wir sind mitten in der Nacht angekommen. Wenn nicht sogar schon am nächsten Tag. Ich weiß nicht, ob wir vor 12 Uhr noch da waren oder nach 12 Uhr. Aber die Fahrt war für meinen Mann sehr, sehr anstrengend. Damit er nicht einschläft, war das auch für mich anstrengend. Habe ich, glaube ich, eine Stunde oder so rumgesungen. Und das nicht unbedingt schön. Auch nicht jedes Lied kannte ich. Und dann auch habe ich auch gemerkt, dass ich auch eindöse, weil ab und zu fehlte dann ein ganzes Stück Textpassage. Und dann wieder wach und weitergesungen. Aber wir haben es ja geschafft. Wir sind angekommen. Mit den Hunden waren wir den Parkplatz vorher schon mal laufen, so mussten wir gar nicht aussteigen und konnten uns gleich hinlegen. Es war ganz schön. Nächsten Tag war ich mit den Hunden laufen, habe ein Foto gemacht, wo wir sind. Ja, und dann halt gewartet, bis sie wach ist. Konnten wir Hallo sagen und zusammen frühstücken. Jan hat Brötchen besorgt. Ja, ist auch ganz toll. Ein würdiger Abschluss eines Events, eines Urlaubes. Das war der erste Teil von meinem Urlaub. Der holprige, wo man vielleicht noch mehr erzählen könnte, obwohl nein, beim zweiten Teil kann man auch einiges erzählen. Aber es ist dann etwas langweiliger, wenn alles super läuft. Oder viel besser läuft, als man es sich ausgemalt hat. Und dass ein Mensch doch mehr ab kann, als man denkt. Also man schafft manchmal doch viel mehr, als man sich eigentlich zugetraut hat. Aber ich will nicht zu viel vorweg erzählen. Das kommt dann alles noch. Naja, wieder zu Hause konnte man auch erstmal erzählen, was so alles rundherum gelaufen ist. Einige hatten das schon mitbekommen über WhatsApp-Status oder über Facebook, was da unterwegs so passiert ist. Ja. Na, zu Hause angekommen hat man nur das Nötigste einmal aus dem Wohnmobil genommen und auch erstmal rein, Füße hoch, ausruhen, anderes Kind Hallo sagen. Wir hatten ja nur ein Kind mit, der Große ist zu Hause geblieben. Da ging auch alles ganz super. Ich glaube, das meiste Essen, was wir eingekauft haben, hat er gar nicht gegessen, sondern war mehr da, wo er arbeitet, essen gegangen. Ja, ja, wenn man 50% kriegt, muss man das ja auch ausnutzen. Verhungert ist er nicht. Die Wohnung ist nicht explodiert. Ja, das Geschirr im Waschbecken war, fand ich jetzt nicht so toll. Hätte auch in die Geschirrspülmaschine gekonnt, aber es war wenigstens weggeräumt und stand nicht rum. Das war schon mal ein Vorteil zu sonst so Wochenendurlauben. Kinder werden erwachsen, Eltern können langsam loslassen. Es wird immer mal ein Stück einfacher. Ich hoffe, beim zweiten Kind wird es dann noch einfacher, aber das glaube ich noch nicht mal. Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Tschüss.